vergisst auch Denker. Häusler, ein demütiger Haufen, voll der Partys und der Fahnenschwenker. Keine großen Vorbilder mehr, zu denen man erst aufblicken kann. So schweift mein Blick in die Vergangenheit, zieht mich fest in ihren Band. Oder wie von fremder Hilfe, dank visionärem Denken. Zu keiner Zeit bereit, die Hoffnung, steckte Ziele zu schenken. So schuf ein tüchtiges Volk Ideen am Fließband wie Motoren. Deutsche wurden halt nicht zum Abdrucken und zu Viren geboren. Drei Weltkriege verloren, dem Meer wurden gleich gemacht und wieder aufgestiegen. Zeuge vielen Macht, am Glauben festgehalten, trotz größter Band. Ich nenne dir tausend gute Gründe, stolz auf Deutsch zu sein. Ja, am Glauben festgehalten, trotz größter Band. Ich nenne dir tausend gute Gründe, stolz auf Deutsch zu sein. Erfindungen, ganz schöpferischer Leidenschaft, verliehen unserer Wirtschaft immer wieder aus neue Kraft. Solide wurde Stein auf Stein gebaut, von jeher war ich stärker vertraut. In der Wissenschaft ging uns voran, nicht suchen auf den Koran. Drei Weltkriege verloren, dem Meer wurde gleich gemacht und wieder aufgestiegen. Zeuge vielen Macht, am Glauben festgehalten, trotz größter Band. Ich nenne dir tausend gute Gründe, stolz auf Deutsch zu sein. Ja, am Glauben festgehalten, trotz größter Band. Ich nenne dir tausend gute Gründe, stolz auf Deutsch zu sein. Ich komm nicht drauf.